beherrschen. Durch sie kann ich so überfliegen, mit ihr die Schwerkraft besiegen. Meine Freunde. Und was wir sonst so anrichten. Sie rettet öfter mal Leben, hilft uns beim Hegen und Pflegen. Sie macht mit uns die Musik, ist die, die sie wiedergibt. Richtig zu küssen.